بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، angekommen beim 21. Zeichen der Stunde von den Kleinzeichen. Die Sklavin gebärt ihren Herrn oder ihre Herren. In einem langen Hadith von Jibril a.s. sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Und ich werde dir ihre Zeichen berichten, wenn die Sklavin ihren Herrn gebärt. Sahih Bukhari, Band 1, Seite 114. Sahih Muslim, Band 1, Seite 158. Und einer Überlieferung von Muslim heißt es, abgewandelt, wenn die Frau ihren Herrn gebärt. Sahih Muslim, Band 1, Seite 163. Aber die Gelehrten sind sich nicht einig über die Bedeutung dieses Zeichens. Und da haben sie verschiedene Definitionen darüber. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, nannte folgende vier. Erstens, Al-Khattabi sagte, dieses Zeichen bedeutet, dass der Islam expandieren, yani sich vergrößern wird. Die Anhänger werden das Land der Kuffar erobern und deren Kinder und Frauen zu Sklaven nehmen. Wenn der Mann einen Kriegsgefangenen, einen Sklaven besitzt und sie ihm ein Kind gebärt, dann ist dieses Kind so, als wäre es ihr Herr, weil es das Kind ihres Herrn ist. Ma'alim as-Sunan ala Mukhtasar Sunan Abu Dawud, Band 7, Seite 67 und Fath al-Bari, Band 1, Seite 122. An-Nawawi rahimahullah sagte, dass diese Meinung die herrschende unter den Gelehrten ist. Sharh an-Nawawi lil Muslim, Band 1, Seite 158. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte, dass dies gemeint sein soll, ist nicht zweifelsfrei, weil Sklavinnen bereits zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam Kinder gebärdeten, die frei waren. Die Eroberung von Ländern, in denen Schirk ausgeübt wird, und das Festhalten von Kriegsgefangenen fand vor allem in der ersten Zeit des Islam statt. Der Hadith jedoch deutet auf etwas hin, das kurz vor dem Eintreffen der Stunde geschehen wird. Fath al-Bari, Band 1, Seite 122. Und die zweite Ansicht, dass die Herren ihre Sklavinnen, die Mütter ihrer Kinder verkaufen und das in vermehrter Form. Und das geht dann so weiter, bis ihre eigenen Kinder sie kaufen, ohne es zu merken. Die dritte Ansicht ist, die Sklavin gebärt ein uneheliches Kind von einem anderen als ihren Herrn, was unter anderem durch die Ehe oder Unzucht mit einem anderen Sklaven sein kann. In beiden Fällen wird die Sklavin verkauft und immer weiter verkauft, bis ihre eigenen Kinder sie kaufen, und das ähnelt der vorangegangenen Ansicht. Vierte Ansicht, dass der Ungehorsam gegenüber den Eltern vermehrt wird, so dass das Kind die Mutter so behandelt, wie ein Herr seine Sklavin behandelt, was Demütigung durch Beschimpfung und das Schlagen bedeuten kann. Die Bezeichnung Herr und Sklave ist dann metaphorisch zu verstehen. Mit dem Begriff Herr kann aber auch der tatsächliche Erzieher gemeint sein. Ibn Hajar sagte hierauf, dieses aufgrund der Allgemeinheit der Angelegenheit für mich die wahrscheinlichere Meinung. Es ist damit ein verwunderlicher und sonderbarer Zustand gemeint, der auf den Zerfall der Gemeinschaft hindeutet. Es ist ein Hinweis darauf, dass sich vor dem Eintreffen der Stunde die Dinge umkehren, so dass der Erzieher der Erzogene wird und der Niedrige der Hohe. Dies deckt sich mit einem anderen Ausspruch über das andere Zeichen, dass die Barfüßigen die Könige der Welt werden. Fath al-Bari, Band 1, 122 bis 123. Und die fünfte Ansicht ist von Ibn Kathir rahimahullah, und zwar, dass mit den Sklavinnen am Ende der Zeit die schamhaften Frauen gemeint sind, so dass die Sklavin ohne die freien Frauen beim Mann ist. Deswegen verband er es mit dem Ausspruch, und du siehst die nackten Barfüßigen um die hohen, höheren Gebäude konkurrieren. An-Nihaya, Al-Fitan wa Al-Malahim, Band 1, Seite 177 von Ibn Kathir, rahimahullah. 22. Zeichen, das vermehrte Töten. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis Al-Haraj, mehr und mehr wird. Sie fragten, O Prophet, was ist Al-Haraj? Er sagte, das Töten. Sahih Muslim, Band 18, Seite 13. Warum haben sie Al-Haraj nicht verstanden? Weil Al-Haraj ist nicht arabisches Wort, sondern abessinisch. Oder er nutzte einen anderen Dialekt. Und in einer Überlieferung von Bukhari, Band 13, Seite 14, sagte Abdullah ibn Mas'ud, vor dem Eintreffen der Stunde sind die Tage des Haraj, in denen das Wissen schwindet und das Unwissen aufkommt und erscheint. Aber Musa sagte, Al-Haraj ist das Töten auf der Sprache der Habesche, also heutiges Äthiopien. Und Abu Musa berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor dem Eintreffen der Stunde wird es Tage des Haraj geben. Sie fragten, und was ist Al-Haraj? Er sagte, das Töten. Sie fragten, mehr als wir töten? Wir töten im einen Jahr mehr als 70.000. Er sagte, es ist nicht das Töten der Kuffar. Vielmehr ist es das gegenseitige Töten unter euch. Sie fragten, sind wir da noch bei Verstand? Er sagte, der Verstand wie vieler jener Zeit wird entzogen und es bleiben nur die schlimmsten Menschen. Viele von ihnen glauben, sie wären auf dem rechten Weg, dabei sind sie es nicht. Musnad al-Imam Ahmed, Band 4, Seite 313, Sunan ibn Majah, Band 2, Seite 1309 und Sharh al-Sunnah, Band 15, Seite 28 bis 29. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet s.a.w. sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, das Diesseits wird nicht vergeben, bis der Tag kommt, an dem der Tötende nicht weiß, weshalb er getötet hat, und der Getötete nicht weiß, weshalb er getötet wurde. Es wurde gefragt, wie kommt das? Er sagte, Al-Harj, der Tötende und der Getötete sind im Feuer. Sahih Muslim, Band 18, Seite 35. Was der Prophet s.a.w. in diesem Ahadith erwähnt hat, ist teilweise geschehen. So fand der Kampf zwischen den Muslimen zur Zeit der Sahaba nach der Tötung Uthmans statt. Dann wurden die Kriege an manchen Orten und in manchen Zeiten immer mehr und mehr, ohne dass tatsächlich die Gründe für die meisten Kriege bekannt waren. 23. Zeichen, die Zeitraffung. Also, wie sagt man, die Zeitverminderung sozusagen. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis die Zeit gerafft wird. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82. Und Abu Huraira berichtete, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis die Zeit zusammengerückt ist, so dass das Jahr wie ein Monat wird und der Monat wie eine Woche und die Woche wie ein Tag und der Tag wie eine Stunde und die Stunde wie die Dauer der Verbrennung eines Palmenblatts wird. Musnad Ahmed, Band 2, Seite 537 bis 538. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen darüber, was mit dem Zusammenrücken der Zeit gemeint ist. Erste Meinung, der Segen in der Zeit nimmt ab. Ibn Hajar sagte, und das beobachten wir in unserer Zeit, denn die Tage vergehen so schnell, wie es in den vorherigen Generationen so nicht der Fall gewesen war. Fath al-Bari, Band 13, Seite 16. Zweite Ansicht, das, was in der Zeit des Mehdi und Isa sein wird, an Lebensgenuss, an Sicherheit und Gerechtigkeit, denn die Menschen empfinden die schönen Zeiten als sehr kurz, auch wenn sie lang sind, und die harten Zeiten als sehr lang, auch wenn sie kurz sind. Fath al-Bari, Band 13, Seite 16. Und der dritte Ansicht, dass etwa der Zustand der Menschen hinsichtlich ihres Religionenwissens ähnlich wird, bis niemand mehr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, wegen der Übermacht des Verwerflichen und deren sich vermehrenden Anhängern. Dies geschieht, wenn es versäumt und vernachlässigt wird, Wissen zu erlangen und man sich dem Unwissen hingibt, denn die Menschen sind im Wissen nicht gleich und die Stufen des Wissens sind unterschiedlich. Und über jeden, der Wissen besitzt, stellt einer, der noch mehr weiß. Sura 12, Seite, Vers 76. Sie werden eines Tages gleich unwissend sein. Die vierte Ansicht, dass die Menschen jener Zeit verbundener und näher gerückt sind aufgrund der vielen Kommunikations- und Fortbewegungsmittel auf dem Lande und in der Luft, die vieles, was fern liegt, schneller erreichbar machen. Idhaf al-Jama'a, Band 1, Seite 427, Al-Qa'id al-Islamiyya, Seite 247. Sayyid Sabiq. Fünfte Ansicht, dass damit die tatsächliche Kürze und hohe Geschwindigkeit der Zeit gemeint ist. Dies trifft am Ende der Zeit ein, es ist noch nicht geschehen. Diese Ansicht wird von den Ahadith gestützt, die von Ad-Dajjal handeln, denn die Tage zu seiner Zeit werden so lang werden, bis der Tag so lang wie ein Jahr und wie ein Monat und wie eine Woche ist. Und ebenso wie sie lang werden, so werden sie auch kurz. Also kann man bei Sunan Abu Dawud, Band 6, Seite 142 und Jami' al-Usul, Band 10, Seite 409 nachlesen. Und das liegt an der Unordnung, die herrschen wird und dem bevorstehenden Untergang des Diesseits. Und eben Abu Hamza sagte, mit dem Zusammenrücken kann auch die Kürze gemeint sein, gemäß dem Hadith, die Stunde wird nicht eintreffen, bis das Jahr wie ein Monat wird. Na, 24. Zeichen, die Kürzung der Distanz zwischen den Märkten. Die Kürzung der Distanz zwischen den Märkten. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sagte, die Stunde trifft nicht ein, bis die Versuchungen auftauchen, die Lüge sich verbreitet und die Märkte zusammengerückt sind. Musnad Imam Ahmed, Band 2, Seite 519. Und früher zum Beispiel musste man lange Strecken machen, um zum Markt zu gelangen. Oder man hatte seinen eigenen Garten. Und der Bauer, der kam einmal die Woche und verkaufte seine Ernte. Einmal die Woche. Heutzutage, wir haben 6-7 Tage Woche, wo die ihre Waren verkaufen. Und in der Ithaf al-Jama'a, Band 1, Seite 498 bis 499, erklärt er in drei Arten, wie die Märkte zusammengerückt sind. Erstens durch die hohe Geschwindigkeit des Wissens über die Marktprozesse und Vorgänge. Zweitens durch die hohe Transport- und Fortbewegungsfähigkeit von Markt zu Markt, so groß die Distanz auch ist. Und drittens durch das ähnliche Preisniveau und die Anpassung bei der Preisvergabe und Regulierung. Und Allah weiß es am besten. Fünfundzwanzigstes Zeichen. Das Erscheinen von Polytheismus, also Schirk in dieser Umma. Und dies ist eines der Zeichen, die bereits erschienen und weiterhin vermehrt gegenwärtig ist. Denn Polytheismus ist in dieser Umma gegenwärtig. Einige dieser Menschen folgen dabei den Kuffar, beteten die Götzen an und bauten die sogenannten Meshed, also Mausoleen, auf den Gräbern, die sie sodann neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeteten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in Abu Dawud, Band 1, Band 11, Seite 322 bis 324, und Tirmidhi, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn das Schwert in meine Umma gelegt wird, wird es ihnen bis zum Tage der Auferstehung nicht entzogen. Und die Stunde wird nicht eintreffen, bis Gruppen aus meiner Umma, den Glaubensverweigerer, also Kuffar, folgen. Und bis Gruppen aus meiner Umma Götzen anbeten. Und Bukhari und Muslim überlieferten, dass Abu Huraira sagte, der Prophet s.a.w. sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Frauen wiederum Dhul Khalasa, eine Götze, Jane, kreisen. Fath al-Bari, Band 8, Seite 71. Und Dhul Khalasa ist eine Götze von den Daus, den sie in der Zeit, den sie in der Jahiliyyah vor islamischer Zeit anbeteten. Also Sahih Bukhari, Band 13, Seite 76 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 32 bis 33. Und es geschah das, was der Prophet in diesem Hadith berichtete, denn der Stamm von Daus und die in der Nähe gelegenen Araber gerieten in der Versuchung hinsichtlich Dhul Khalasa, als das Unwissen in ihrer Region einkehrte. Die Jahiliya kehrte zurück, woraufhin sie wohl Khalasa wieder neben Allah anbetete, bis der Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab die Botschaft des Tauhids, des Monotheismus brachte und das, was bei ihnen an Religion untergegangen war, erneuerte. Damit kehrte der Islam zu den arabischen Halbinseln zurück. Und heutzutage sehen wir immer noch viel Schirk in dieser Umma. Sechsundzwanzigstens. Das Erscheinen von Verwerflichen und Schändlichen. Kontaktabbruch zu den Verwandten und die schlechte Behandlung des Nachbarn. Imam Ahmed und Al-Hakim überlieferten, dass Abdullah ibn Amr berichtete, dass der Prophet s.a.w. sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis das Verwerfliche und Schändliche, der Kontaktabbruch zu den Verwandten und die schlechte Behandlung des Nachbarn erscheinen. Musnad Ahmed, Band 10, Seite 26 bis 31. Mustadrak al-Hakim, Band 1, Seite 75 bis 76. Und al-Tabarani überlieferte mir al-Aussat über Anas, dass er sagte, der Prophet s.a.w. sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört das Verwerfliche, Schändliche und der Abbruch der Verwandtschaftsbande. Majma' al-Zawaid, Band 7, Seite 284. Und Imam Ahmed überlieferte, dass Ibn Mas'ud berichtete, dass der Prophet s.a.w. sagte, vor dem Eintreffen der Stunde ist der Abbruch der Verwandtschaftsbande. Musnad Ahmed, Band 5, Seite 333. Und der Prophet s.a.w. sagte sogar in Sahih Muslim, Band 16, Seite 114, niemand gelangt ins Paradies, der seine Verwandtschaftsbande abbricht. Siebenundzwanzigstens, der vermehrte Handel. Der vermehrte Handel. Also der vermehrte Handel und dessen Verbreitung unter Männern und Frauen ist ein Zeichen der Stunde. Imam Ahmed und Al-Hakim überlieferten, dass Abdullah ibn Mas'ud berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor dem Eintreffen der Stunde ist das Grüßen der privaten Bekannten und die Verbreitung des Handels, bis die Frau mit ihnen am Handel teilnimmt. Gerne, dass die Frau sich am Handel mitbeteiligt, ist ein Zeichen der Stunde. Musnad Ahmed, Band 5, Seite 333 und Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 445 bis 446. Und der Prophet s.a.w. sagt in Nasai, Band 7, Seite 244, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass das Geld sich vermehrt und der Handel sich verbreitet. Achtundzwanzigstens, die vermehrten Erdbeben. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Erdbeben häufiger werden. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82. Und Salama ibn Nufail al-Sakuni sagte, wir saßen eines Tages beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er erwähnte den folgenden Hadith und darin kam vor, und vor dem Eintreffen der Stunde ist das vermehrte Töten und danach Jahre der Erdbeben. Musnad Imam Ahmed, Band 4, Seite 104. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte, in vielen nördlichen, östlichen und westlichen Gebieten ereigneten sich Erdbeben. Jedoch ist scheinbar gemeint, dass sie überall und sehr häufig auftreten. Fath al-Bari, Band 13, Seite 87. Und dies wird auf die Überlieferung von Abdullah ibn Hawala radiallahu anhu gestützt. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam legte seine Hand auf meinen Kopf oder auf meine Kopfbedeckung bzw. mein Haupt und sagte, O Ibn Hawala, wenn du siehst, dass die Herrschaft, eine Khilafa, in der heiligen Stadt, eine Palästina, angekommen ist, dann sind die Erdbeben, die Heimsuchung und die gewaltigen Dinge nah und an jenem Tag ist die Stunde den Menschen näher als meine Hand zu deinem Kopf. Musnad Ahmed Band 5, Seite 288 und Sunan Abu Dawud Band 7, Seite 209 bis 210. Und dieses Zeichen, Wallahu alam, ist noch nicht gekommen, weil das Zentrum von der Khilafa von Isa und der Mahdi a.s. im Heiligen Land sein wird. Yani dort, Wallahu alam. Neunundzwanzigstes Zeichen. Das Erscheinen von Erdrutschen, Entstellungen und vom Himmel herabfallende Steine. Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zum Ende dieser Umma wird es Erdrutsche, Entstellungen, eine Verwandlungen, Affen und Schweine und so weiter. Nach Mehrheit der Gelehrten und die Minderheit sagt, der Gelehrten sagt, damit sind die Herzen gemeint und vom Himmel herabfallende Steine geben. Sie sagte, O Prophet, werden wir vernichtet, auch wenn sich unter uns die Rechtschaffene befinden? Er sagte, ja, wenn das vermehrte Töten auftaucht. Sunan al-Tirmidhi, Band 6, Seite 418. Und Ibn Mas'ud berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor dem Eintreffen der Stunde wird es Entstellungen, Erdrutsche und vom Himmel herabfallende Steine geben. Sunan Ibn Majah, Band 2, Seite 1349. Auch kam die Androhung der Erdrutsche, der Entstellung und der vom Himmel herabfallenden Steine zu den Sündern, den Leuten der Musik und den Alkoholkonsumenten. At-Tirmidhi überliefert über Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, dass er berichtete, dass der Prophet sallallahu sagte: In dieser Umma wird es Erdrutsche, Entstellungen und vom Himmel herabfallende Steine geben. Da fragte einer der Muslime: O Prophet, wann wird das sein? Er antwortete, wenn die Sänger und Sängerinnen und die Musik erscheinen und Alkohol konsumiert wird. Jami' at-Tirmidhi, Band 6, Seite 458. Und 30. Das Verschwinden der Rechtschaffenen. Im Hadith über Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis Allah seinen guten, rechtschaffenen Diener von den Erdbewohnern nimmt und es bleiben nur die schlimmsten Menschen. Sie kennen kein Gutes und leugnen das Verwerfliche nicht. Musnad Ahmed, Band 11, Seite 181 bis 182. Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 435. Einunddreißigstes Zeichen. Das Erscheinen und Hinaufsteigen der Schufte und Scharlatane. Also der bösen Menschen sozusagen. Das Erscheinen und Hinaufsteigen der Schufte und Scharlatane. Und zu den Zeichen der Stunde gehört das Erscheinen von ihnen, der Niedrigen und Scharlatane gegenüber den Guten, Ihnen werden die Herrschafts- und Machtangelegenheiten zuteil, sodass die Führung der Menschen in den Händen ihrer schlechtesten Mitmenschen liegt, die nichts Gutes in sich tragen. Dies gehört zur Umkehrung der Werte und Veränderung der Norm. Diese Erscheinung ist in dieser Zeit präsent, ist aufgetreten. So sind viele Anführer, Machthaber und Verantwortlichen diejenigen, die am wenigsten rechtschaffen sind und diejenigen, die am wenigsten Wissen haben, obwohl die Religionsleute und die Gottesfürchtigen diejenigen sind, die bei solchen Posten vorzuziehen sind, weil die besten und gutmütigsten Menschen die Leute der Religion und die Gottesfürchtigen sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, der geehrteste von euch bei Allah ist der gottesfürchtigste von euch. Surah 49, Vers 13. Und deswegen hat zum Beispiel Prophet sallallahu alaihi wa sallam für die Führung der Leute nur die rechtschaffensten und am meisten Wissen besitzenden Gefährten ausgewählt. Und so pflegten es auch seine Nachfolger, seine Khulafa zu tun. Dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel etwas, was Bukhari überlieferte, dass Hudhaifa sagte oder berichtete, dass der Prophet zu den Leuten von Najran sagte: Ich werde euch einen tatsächlich verlässlichen, vertrauenswürdigen Mann schicken. Die Gefährten stellten sich dazu bereit und der Prophet sandte Abu Ubaida. Wer war Abu Ubaida ibn al-Jarrah? Amir ibn al-Jarrah, radiallahu anhu. Der Prophet nannte ihn Amin al-Ummah, den Vertrauenswürdigen dieser Ummah. Er sagte, jede Ummah hat einen Vertrauenswürdigen. Und der Vertrauenswürdige meiner Ummah ist Abu Ubaida. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 232. Und zum Beispiel auch was Imam Ahmed überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es werden auf die Menschen trügerische Jahre kommen, in denen dem Lügner geglaubt wird und dem Ehrlichen nicht, und in der dem Betrüger vertraut und dem Vertrauenswürdigen misstraut wird und Ruwaybida das Sagen haben wird. Sie fragten nun, was ist Ruwaybida? Er sagte, der Schuft, der über die Angelegenheiten der Menschen spricht. Sunan Imam Ahmed, Band 15, Seite 37 bis 38. Ja, ne, die Leute ohne Dien, ohne Moralwerte und so weiter und so weiter. Und in dem langen Hadith von Jibril a.s. sagte er, aber ich werde dir über ihre Zeichen berichten. Und wenn die barfüßigen Nackten die Machthaber sind, dies gehört zu ihren Zeichen. Sahih Muslim, Band 1, Seite 163. Und im Sahih heißt es, Bukhari, Band 11, Seite 332. Wenn die Herrschaft dem Inkompetenten zugewiesen wird, dann erwarte die Stunde. Sahih Bukhari, Band 11, Seite 332. Und andere Überlieferung von Imam Ahmed über Hudhaifa ibn al-Yaman, dass der Prophet s.a.w. sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis der mit dem Diesseits glücklichste Mensch, der Schuft und Sohn des Schuftes ist. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 389. Das 32. Zeichen ist: Die Begrüßung gilt nur denen, die man kennt. Die Begrüßung gilt nur denjenigen, den man kennt. Das heißt, man sagt nur noch Salam alaikum zu der Schwester, die man kennt, oder Salam alaikum zu dem Bruder, den man kennt. Und dies ist ein Zeichen der Stunde, was wir heutzutage wahrscheinlich jeder von uns gesehen haben. Sogar so weit, zum Beispiel, du siehst einen mit Bart und mit einem mit. Also, du siehst jemanden, der nach Islam aussieht, sagen wir es so. Du siehst jemanden, der islamische Zeichen an sich trägt und du gehst an ihm vorbei und du sagst, also als Mann, natürlich nicht als Frau, und du sagst zu diesem Bruder, sagst du, Assalamu alaikum, und er schaut dich an, er sagt, Wa alaikum assalam. Aber er denkt sich so, und dann fragt er dich, kennen wir uns, Achi? Ja, so weit ist das vergessen. Oder man geht an eine Schwester vorbei, natürlich als Frau, als Schwester zu einer Schwester, nicht von Mann zu Schwester, oder von Schwester zu Mann, nein. Und sie geht und sie sieht die Zeichen vom Islam an ihr, sie sieht, sie trägt ein Niqab oder ein Burka und so weiter. Und dann sagt ihr Assalamu alaikum, die Schwester sagt Wa alaikum assalam. Und dann schaut sie sich an und dann sagt ihr, Uchti, kennen wir uns? Warum? Weil es unter uns so geworden ist, dass man es Salam nur noch denjenigen gibt, den man kennt. Aber eigentlich ist das nicht so. Naam. Im Hadith über den Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass der eine den anderen grüßt, er grüßt ihn nur, weil er ihn kennt. Musnad Ahmed, Band 5, Seite 326. Und in einer anderen Überlieferung von ihm, also Abdullah ibn Mas'ud, heißt es, vor der Stunde gilt das Begrüßen nur Bekannten. Musnad Ahmed, Band 5, Seite 333. Und der Prophet sallallahu sagte sogar, ihr gelangt nicht ins Paradies, bis ihr glaubt. Und ihr glaubt nicht, bis ihr einander mögt. Soll ich euch nicht etwas mitteilen, womit ihr einander mögt? Wenn ihr es tut, entrichtet den Gruß untereinander. Sahih Muslim Band 2, Seite 35. Wir machen hier inshallah einen Stopp. Machen dann beim nächsten Mal weiter. الله أسس أم بس والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.